Dies sind unsere Themen. Fertigstellung der Eisbahn verzögert sich, Benefizkonzert mit Absence and Friends, Haßbergen demontiert Steierberg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Fertigstellung der Eisbahn in der Nienburger Innenstadt ist erneut verschoben worden. Grund dafür seien die milden Temperaturen. Ursprünglich sollte die Eisbahn vor der Martinskirche schon am ersten Adventswochenende genutzt werden. Nun sollen die Eröffnungen heute oder morgen stattfinden. Am kommenden Wochenende findet das diesjährige Absence and Friends Konzert in der Martinskirche Hoya statt. Auch dieses Mal gehen alle Einnahmen an ein Projekt des Vereins Hafensänger und Puffmusiker. Konkret geplant ist eine Ferienfreizeit im Mai 2016 für rund 20 Kinder über das Hoya Jugendzentrum Connex. Wie es dazu kam, weiß Organisator Marco Bröckel. Das Geld soll für ein Projekt sein, das sowohl Flüchtlingskinder als auch deutsche Kinder aus einkommensschwachen Familien unterstützt. Und da haben die Hafensänger uns darauf gebracht, uns doch mal bitte mit Renate Paul und Mieke Fuchs in Verbindung zu setzen, um mal gemeinsam zu überlegen, was könnte man da für ein Projekt auflegen. Also der Hintergedanke war halt, was für Kinder zu machen, auch was für Flüchtlingskinder zu machen, aber auch ein Integrationsprojekt zu machen und vielleicht was ein bisschen nachhaltig ist. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Lese statt. Sie beginnt um 18 Uhr im Aufenthaltsraum der Leser Sporthalle. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Investitionsprogramm 2015 bis 2019. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Lediglich 3 der 8 Partien des 18. Spieltages der Fußballkreisliga fanden am Wochenende statt. Die restlichen 5 fielen dem Wetter und den dadurch bedingten schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Für den SV Kreuzruh Kurdesdorf setzte es eine deutliche Heimpleite. Der RSV Rebo gewann dort mit 4:1. Heimcoach Heiner Stronk ärgerte sich vor allem über schlechte Chancenverwertung. Machen die Tore nicht und kriegen dann blödes Konterding, Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte der Rehburger. Und vorne setzen sich Bauern, Schäfer und Anjo Schönberg, die setzen sich da durch und machen das 1:0. So ging es dann auch in der Halbzeit. War wie vernagelt an diesem Sonntag. Sollte nicht sein. Weiterhin demontierte der SC Haßbergen Steierberg mit 5:0 und Husum verliert bei Sebenhausen-Balge mit 1:3. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.